Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um den Bühnenregisseur und Bass-Baritonsänger Adam Jafari gehen. Und Adam war mit uns im Gespräch, und zwar im Herbst 2022, zu der 2022-23 Saison der St. Petersburg Opera. Bühnenregisseur Adam Jafari in diesem Falle hatte gerade Tosca auf die Bühne gebracht und war in Vorbereitung auf Amahl and the Night Visitors, eine Oper, die in einem Akt kurz vor Weihnachten immer gegeben wird. Und dazu wird er im Dezember wieder bei uns sein, sodass Sie diese Sendung im Dezember hören werden. Schon einige Male haben wir mit dem netten und vielbeschäftigten Bass-Bariton Adam Jafari an der St. Petersburg Opera gesprochen. Denn er spricht auch nach seiner Rückkehr in die USA sehr gerne Deutsch. Und obwohl er ein äußerst beliebter Sänger ist und viel, viel beschäftigt in Opern und auch in großen Konzerten, so sprach ich dieses Mal mit ihm als Bühnenregisseur, in dieser Rolle war er nämlich hier, für die Opernproduktion von Tosca im Herbst 2022 auf der Bühne des Palladium Theaters in St. Petersburg, Florida. Wir trafen uns im Gebäude des Opera Central, das ist das Hauptgebäude der St. Pete Opera. Und zwar nachdem ich die Premiere von Tosca im Palladium Theater erlebt hatte, so konnte ich mich darauf zurückbeziehen. Ein großer Erfolg für diese Oper, und zwar ausverkaufte Halle am Sonntagnachmittag, was natürlich den Maestro und natürlich Adam ganz besonders freute, war dies doch die Produktion als Auftakt für die 2022-23 Saison der St. Petersburg Opera in Westflorida. Und nach Tosca wird Adam aus Maryland im Dezember bereits wieder die Bühnenregisseurrolle einnehmen, und zwar im Moment seine Lieblingsbeschäftigung für Amahl and the Night Visitors. Die einaktige britische Oper, die besonders zu den Feiertagen in den USA gehört und sich großer Beliebtheit erfreut. Adam kennt sie schon als Kind in der Gesangsrolle. Jafari spricht recht gut Deutsch. Er lebte einige Jahre in Deutschland und hat natürlich dort auch gesungen, daher auch seine guten Sprachkenntnisse, die er gerne für uns im Kulturspiegel hören lässt. Man hört seine Musikbegeisterung egal in welcher Sprache er spricht, und auch, dass seine Stimme glücklicherweise von vielen als Solist und in Opernrollen auf der Bühne gehört wird, und das weiterhin. Die Rollen, die er in Deutschland sang, waren sein Debüt als Masetto an der Staatsoper Stuttgart und als Patrokle in Iphigenie Aulide und als Hohepriester in Nabucco sowie Angelotti in Tosca. Adam liebt Berlin, wo er an der Komischen Oper Berlin als Studienmitglied in zwei Spielzeiten in mehr als einem Dutzend Rollen auftrat, darunter Morales in Carmen, der erste Nazarener in Salome und der Nachtwächter in Die Meistersinger. 2018/19 sang Bassbariton Adam Ciafari an dem Pittsburgh Festival Opera Fasolt in Rheingold und Graf Lamoral in Arabella, gefolgt von Masetto in Don Giovanni an der St. Pete Opera und dann noch als Solist in Beethovens 9. Sinfonie mit dem Arkansas Symphony Orchester und im Herbst den Messias an der Columbus Symphony, im Frühjahr Mozarts Requiem ebenfalls dort. Verdis Requiem sang er für die Akron Symphony, die Rolle des Ibn Hakia in Iolanta an der Queen City Opera und Masetto an der Salt Marsh Opera. Als ehemaliges Mitglied des Houston Grand Opera Studio schuf er die Rolle des Stanley in der Weltpremiere von André Previn's Brief Encounter. Weitere Auftritte an der Houston Grand Opera sind Elviro in Xerxes, Angelotti und Snug in A Midsummer Night's Dream. Ciafari absolvierte das Merola Opernprogramm, die Music Academy of the West, das Aspen Opera Theater und ist Absolvent der Indiana University Jacobs School of Music. Zu seinen jüngsten Auftritten gehören Judge Turpin in Sweeney Todd an der Pittsburgh Festival Opera, der Kommentator in der Uraufführung von Wang Scalias Ginsberg beim Castleton Festival, der Musiklehrer in Ariadne auf Naxos beim Glimmerglass Festival, Papageno in die Zauberflöte und Novices Friend am Teatro Municipal de Santiago, Figaro in La Nozze de Figaro, an der Columbus Opera, Colleen in La Bohème an der Knoxville Opera und Masetto an der Austin Opera. Er trat mit dem Los Angeles Philharmonic, dem Theater Capitole de Toulouse, dem Utah und Houston Symphony Orchestern, der Pensacola und der Florentine Opera auf. Zu den nächsten Projekten gehören Papageno in die Zauberflöte, Salt Marsh Opera und Colleen im Pacific Opera Project. Unser Gespräch soll Sie daran erinnern, sich unbedingt Karten für Amal and the Night Visitors zu sichern, aber sich auch auf seine immer interessanten Einfälle für seine neue Lieblingsaufgabe, das auf die Bühne bringen von bekannten Opern, denen er eine sehr zeitgerechte Note verleiht, anzuschauen. Hören Sie, was er dazu alles erzählt, im Audioteil natürlich unserer Sendung, die Sie jetzt hören. Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit in Westflorida, Weihnachten unter Palmen, wie wäre das? Willkommen zum Kulturspiegel. Es ist so schön, Adam Ciafari, Sie wiederzusehen. Und vor allem, Sie sind jetzt die Bühnenregie für Tosca in St. Pete. Opera in St. Petersburg, Florida. Genau. Und wir sitzen hier im Oktober 2022 und wir haben uns jetzt 3 Jahre nicht gesehen. Das waren 3 lange Jahre. Zu lang, ja. Mhm. Und das ist schön, denn wir haben uns schon öfters getroffen und Sie haben schon öfter mit uns gesprochen. Und das ist eine ernste Oper. Und Sie haben gesagt, Sie haben schon mal Rigoletto gemacht, aber Sie sind auch Bass-Bariton-Sänger. Und das ist irgendwie interessant, weil Sie beides machen. Sie machen Bühnenregie und auch noch viel Gesang. jedes Tag ich trage eine Ein Hut, kann man sagen, im Englischen sagt man das, aber es ist einfach eine andere Rolle. Zu spielen auf Deutsch, ja. Das sind die gleichen Ausdrücke nicht unbedingt. Ja. Und jetzt sind wir hier und es ist noch fast Sommer. Sie sind in Shorts, wir sind in Florida und wir sind nach einem Hurricane. Das war Hurricane Ian, das war mit viel Angst verbunden, auch für diese Oper, oder? Wir haben drei Tage verloren, aber das war okay. Wir haben sehr schnell diese Regie zusammen stellt und proben und singen und spielen und es war nicht eine Katastrophe. Ja. Wir sind sehr glücklich. Ja. Es war nicht so schlimm. Also ja. Der Strom hätte ja auch alles zerstören können. Ja. Denn dieses Opernhaus ist ja auch in der Nähe des Wassers. Palladium muss es ganz in der Nähe. Und Oper Central, ich glaube, dass die Elektrizität hätte aus. Hatten die für nur ein Tage hier an Oper Central. Mhm. Also wir sind sehr glücklich. Und Adam Chaffari, wo ist zu Hause? Ist New York zu Hause? Nein, jetzt ist Bethesda, Maryland, ganz in der Nähe Washington, D.C. Ja, aber im Grunde nicht so weit von New York, denn nicht mal als Sänger muss man in New York immer wieder vorsingen, gell? Vier Stunden, Stunden Autofahrt. Ja. Und Deutsch können Sie, weil Sie in Deutschland gelebt haben und auch gesungen haben, nehme ich an? Ja, für drei Jahre. Zwei an der Komische Oper Berlin. Mhm. Berlin ist meine Lieblingsstadt in der ganzen Welt. Und Stuttgart für ein Jahr. Und Stuttgart ist auch wunderbar Europa, auch. Ja. Aber Berlin ist sehr speziell finde ich. Ja. Drei Opernhäuser, die beste auf der Welt. Und dabei zu sein. Und Sie haben mir gesagt, wenn Sie in New York sind, dann, wenn die Oper wenn die Oper stattfindet, dann sind sehr viele Sänger, denen man begegnet, die Sie auch kennen. Jedes Jahr mehr kommt. Man trifft mehr Freunde. An New York. Jetzt ist es Peter Grimes an der Met. Nicht Lieblingsoper, aber auf Englisch, ja. Ja. Ja. Und was Medea. Oh, Tosca jetzt. Tosca ja, mit Medea, mit Sandra Rabinowski. Das ist, ich hoffe, zu gehen an der Met in den nächsten paar Wochen. Aber ich singe in Un Ballo in Maschera mit der Maryland Lyric Opera. Und ich bin Artistic Administrator, wie man sagt. Auch eine Art Regisseur, aber es ist natürlich auch eine administrative Das ist mein andere Rolle. mein Titel an der Maryland Lyric Opera, aber ich bin glücklich, dass ich kann hier kommen, wenn wir nicht so viel zu tun haben. Und das ist auch okay. Also das ist, glaube ich, bei der Oper immer so, dass man sehen muss, dass man zwei Rollen spielt, wenn man Dirigent ist, zwei Orchester dirigiert. Wir haben hier einen Dirigenten, Michael Francis vom Florida Orchestra, der hat das Rheinland-Pfälzische Symphonieorchester, auch in Deutschland. Ich glaube, Max Sforzini auch hier. Sforzini hat auch Orchester woanders, Und das muss man einfach. Das ist einfach, die Kunst muss man dünn überall hin verteilen, damit sie überall hinkommt. Das ist die Wahrheit, Aber das war interessant und wie bereitet man sich auf eine ernste Oper vor? Ist die Regie anders als bei einer komischen Oper? Ja, mein erster hier war nicht zu singen, aber als Regisseur, meine erste hier war Die lustige Witwe von Franz Leha. Und das ist ein ganz, ganz tolles. Ja, ja, schön, ich liebe diese das ist Operette eigentlich, nicht? Ja. Das ist so ein Zwischending zwischen Oper und Musical. Das waren die ersten Sachen, wo man sagt, ein Publikum schaut sich zum ersten Mal so etwas an, denke ich. Und dann erst tragende, schwere Opern. Ja, ja, ja. Und dann letzte Spielzeit war Mozart Così fan tutte. Ja. Und auch eine Komödie. Ja. Also diese Spielzeit, diese Tosca, ist ganz ein großes Unterschied zwischen diesen Titeln. Ja. Und es ist auch eine so weltbekannte Oper, dass wie drückt man dieser Oper seinen eigenen Stempel auf? Wie macht Adam Schofari Tosca? Und wie kann man das, wie soll ich sagen, wie bereitet man sich vor? Was machen Sie? Oh, haben Sie sich viele Toscas angeschaut? Oder? Ich habe Jailer, was ist das? Der Gefängniswärter oder der Gefängnisdirektor. Ja, ja. Ich habe gesungen diese Rolle und auch Angelotti auf der Bühne. Ja. Also, und ich habe Tosca gesehen. 100 Mal. Mhm, ja. Bestimmt, ja. Und auch, es ist mein... vielleicht mein Lieblingsoper zu hören auf der Compact Disc oder Spotify jetzt. Ja, ja, es sind wunderschöne Arien. Also Arien und die ganze Musik ist, jedes Minute in Tosca ist perfekt. Ja, und deshalb wird sie auch so oft gespielt, nicht? Mhm. Und ich meine, jeder kommt mit einer Idee von Tosca und sagt, das ist genau das, was ich suche. Und Alexandra, wie heißt die? Alexandra Batsios. Batsios, ja. Mm. War Tosca. War Floria Tosca. Ja, mm-hmm, ja. Und also hat sie eine große, große Stimme. Mm-hmm. Also man ist immer wieder erstaunt. Sie ist noch relativ jung. Mm-hmm. Und wie findet man so jemanden? Das ist toll. Ganz toll. Sie hat die Höhentonen sehr stark. Ja. Und im Palladium Theater Die Akustik ist gut, aber da konnte sie also bis hinten hinreichen. Ja. Ja, es ist ja eine Kirche, das müssen wir sagen. Es ist also nicht als Oper gebaut, das Palladium Theater, sondern es war mal eine Kirche. Und deshalb ist die Akustik nicht auf Operngesang vielleicht ausgerichtet. Aber das war ganz toll für die erste Aktfinale, Te Deum mit Herr Beck, diese ganz tolle Scalpia und die ganze Chor und was ist das deutsche Wort für Orgel? Organ? Ja. Also Orgel. Orgel, okay. Ja, ein neues Wort für mich. Ja. Orgel, ja. Orgel. Ja. Ja. Nein, das ist in Ordnung. Das hat ja nicht jede Oper. Das stimmt. Mhm, und Scarpia ist ein Koreaner. Mhm, Es gibt viele Koreaner, die Bässe sind. Aber ich habe auch Koreaner als lyrische Tenore kennengelernt. Ja, ein dramatischer Bariton. Es kommt nicht so oft, aber diese Stimme ist unglaublich. Und Frau Batsios, wir haben Beethoven 9. Symphonie gesungen zusammen in 6 Jahre vor. 2000, also Konzertant, und das war in New Hampshire. Ah, ja, also und ich, wir haben nicht gesehen in 6 Jahren, aber wir kennen. Wir kennen uns und Herr Ben Worley, der Tenor, wir haben zusammen studiert. Ja, Indiana University. Oh, wunderbar, dann hat man also alte Freunde wieder getroffen. Und kann man denn auch sagen, du musst jetzt das tun, macht er dann das? Das ist, es war nicht dein Problem. Aber es war auch nichts Extremes. Aber sie müssen alle gut fallen. Das ist interessant. Also hinfallen ist auch nicht leicht. Nein. Vor kurzem hat mir ein Theaterdirektor gesagt, er hätte sich die Hand verletzt dabei. Also der war nicht mehr gewohnt. Es war jetzt, er war kein Scarpia, er war die andere Rolle. Aber diese Fallen, wie gesagt, auf der Bühne, das muss man da Training für machen, oder? Nein. er ist ein Tenor. Er muss sterben. Ja, ja, ja. Jedes Oper. möglichst believable. Also glaubwürdig. Ja, in Puccini, die Sopran muss sterben. Ja, jedes Oper. Ja. Und da hoffen wir immer, dass sie auch gut abgeht. Man weiß es nicht. Wir wollten uns über den Regiestil unterhalten. Adam Shafari. Und Sie haben gesagt, Sie seien singer-friendly. Und was ist das auf Deutsch? Das ist sich auf die... Ich stelle mich auf die Sänger ein. Ja, die Sie bekommen. Also, und man muss dazu sagen, dass der Maestro und der macht ja die Auditions. Das heißt, er bringt Ihnen die ganzen Sänger. Die ganze Besetzung. Und die ganze Besetzung. Und jetzt diese Besetzung war also vorgefertigt und jetzt stehen Sie da. Was machen Sie? Wie sind Sie familienfreundlich, sängerfreundlich der Opernfamilie, die Ihnen da nun präsentiert wird? Wie macht man das? Ja, der Prozess jedes Stück ist anders. Aber für Tosca, Ich habe eine Vision für die ganze Stück. Es ist die ganze Regie ist ich habe gesagt für ist in der Libretto. Ja, ist im Libretto und in der Musik. Und es ist also schon eine sehr vorgefertigte Oper. Ja. Aber Sie bekommen Kostüme. Da müssen Sie manchmal ein bisschen mehr was dazu machen. Sie haben dieses Mal mit den Kostümen ein bisschen rumgespielt, dann noch einen extra einen extra Schrecken eingejagt mit einem der Herren, die den wunderbaren Maler da zu Tode bringen sollen. Das hat uns ein bisschen an die Jahreszeit erinnert. Es ist Herbst. für Tosca, für mich, überall Principal, ist Timing. Ja, das ist, Timing ist wichtig und Timing auf Deutsch, Deutsch? Genau, okay, das Timing. Super. Mit der Musik. Ja, diese Gestur. Ja, die Gesten der Sänger. Mit diesem Chord oder Also wo sie stehen und wo sie hingehen und so. Und ob man auf einem Podest stirbt, es wird viel gestorben auch in Tosca. Ja. Vier Leute. Und naja, bei Hamlet sterben auch alle. ja. Was sagt man da? Könntest du noch ein bisschen nach vorne kommen oder langsamer oder schneller oder man muss in Tosca, jedes Oper, aber für Tosca, man muss die Musik folgen. Der Musik folgen, genau. Der Musik folgen. Ja, ja. Es ist die Musik, aber man muss ihr folgen. Das ist diese wunderbare Sache mit dem Dativ. Dativ. Ja, ich unterrichte Leute. Gut, mir kam es vor, als wenn die Gäste ein bisschen nicht aggressiver waren, aber ein bisschen überzeichneter, kann man sagen, also ein bisschen mehr als oder kleiner oder groß oder kleiner. Ja. Und diese Tosca, da waren viele Gäste. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, wenn er fällt er zu scharf. Und dann diese Arie, Visitate, es beginnt an der Sofa. Auf dem Sofa, da war viel passiert. Das war ein bisschen mehr Drama als in anderen Toscas. Danke. ich glaube es, ja. War sie okay? Sie war okay, normalerweise, ich weiß nicht, ob Scarpia sie... nimmt oder ob sie die Sofasehne, war das Ihre Idee? War meine Idee. Denn, ja. Denn da wird sich also auf dem Sofa ein bisschen mehr mit dem Sofa beschäftigt. Ja, aber das war doch ungewöhnlich. Also normalerweise, ich frage mich auch, ist das etwas, was aus der Zeit der Original-Tosca kommt, aus Puccinis Zeit, wo man eine Frau nicht so, so auf der Bühne, einer Frau so nah kam. Mhm, denn er singt, aber er greift sie nicht so sehr. Das ist neu. Ja, ich glaube es, ja. Es ist ein sehr dramatisches Stück. Ja. Und in der Palladium, das Publikum ist ganz in der Nähe. Ist ganz in der Nähe. Und ich glaube, diese Intimität. Ja, diese Intimität der beiden. Es ist ein. Eine Opportunity für, also die, eine für die, ja, mhm. Ja, für dieses Stück. Ja, ja, ich glaube das. Also das war ja. Ihre Idee. Das ja. hatte so etwas von einer Telenovela. Also nicht ja, ja. Also dieses Überzeichnen. Natürlich, ja, ja, ja. Oder einer TV-Serie. Ja, ja, also man ist sich näher. Das ist also eine 21. Jahrhundert-Vision von Tosca. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Sie haben keinen Television. Nein, natürlich nicht, zu Puccinis. Nein, das war, der Oper war, die Oper war das war Cinema diese, oder, ja. Ja, und aber es waren auch puritanistische Regeln, wo man vielleicht, vielleicht bei Italienischem ein bisschen anders als in England. Ja. Aber das war natürlich sehr interessant. Also diese Art von, da kann auch einiges passieren. Da kann das Sofa umfallen oder so, ja? Ja. Und ist aber dieses Mal nichts, ist alles okay und sie haben aufgepasst auf ihres. Wir haben jedes Proben, wir haben Lexi und ich, wir haben diskutiert darüber. Und sie liebt es. Ja, und dann, wir sind in einer Zeit, wo man eine Zeit lang auseinander war, Covid. Da haben wir sehr aufgepasst, keiner ist zu nahe gekommen. St. Pete Opera hatte eine Oper vor ein paar Jahren, da wurde viel geküsst. Und da haben wir alle Angst gehabt und das war aber Hannah Brahmer und Alex. Die waren ein Paar, die waren ein Ehepaar und da haben wir ja. gesagt, oh gut. Alex Boyd und Hannah Brahmer. Ja. Ja. Das war nicht ein Problem. Für das war den. Kein Problem für die, aber dieses Mal waren die auch sehr nah der Cavalados. Sie haben ein gutes Verhältnis, die beiden gehabt. Okay. Und das sah auch richtig gut aus zusammen. Das stimmt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Aber ich habe gedacht, na, wir hatten alle noch ein bisschen so diese Nähe ist ungewöhnlich und wieder neu. Mhm. Also, aber es ist glaubhaft, es ist dramatisch und es ist vor allem eine Oper, die auch viele, die neu bei der Oper sind, also die Oper nicht kennen, die können sich sehr gut in diese Geschichte hineindenken. Tosca ist perfekt für Neulinge. Für Neulinge. Ja, absolut. Ja, perfekt. Ja. Oder Tosca oder Carmen vielleicht. Aber Tosca ist kurz und dramatisch und großartig. Ja, und die Musik. Ist, ja. Die spricht für sich selbst. Ja. Das ist wirklich schön. Ja. Ja, also wir wollen nicht unbedingt immer über Adam Chaffari, Artistic Director, also Bühnenregie von der Oper Tosca. Wir wollen auf jeden Fall nicht nur über die Mishaps, über die Probleme bei Opern sprechen, sondern über die Glücksmomente, über die schönen Momente einer Oper. Was ist für Sie ein Triumph? Dass zum Beispiel ein grauhaariger Herr aus Chicago vorbeikommt. Wer war da? Cheryl Milnes. Ja. Großartig. Der beste amerikanische Bariton die letzten 50 Jahre. Ja. Ja. Also, 60 Jahre. Und der super. Kam zu einer Aufführung hier? Eine große Ehre für ja. mich und die ganze Besetzung und ja. Maestro Sforzini, Herr Milnes zu treffen. Mein erstes Mal persönlich. Ja. Und sein Scarpia, das ja. ich habe keine Worte für zu ihn zu beschreiben, weil er einfach und er ist großzügig und ist gekommen. Das ist natürlich fantastisch. Mhm. Und das war jetzt am Sonntag und Sonntag war ausverkauft. Das war auch eine große Ehre für die ganze Kompanie. Mhm. Absolut. Mhm. Und das ist natürlich eine Tosca hier. Aber ich glaube auch, es hat viele Leute angezogen, weil sie den Namen Tosca kennen. Weil jeder weiß, das ist eine große, große Oper. Wie Carmen oder Traviata. Ja. Das ist eine Titel. Oder La Bohème. Also ich meine, es gibt so viele. Und jetzt kommen ja in dieser Saison, macht er Fidelio. Fidelio ist super, ja. Ich bin ganz erstaunt. Also das ist auch eine nicht so oft gesehene, aber immerhin wirklich auch eine recht große Oper. Ja, die letzte, 2020 war die Beethoven. Ja, das war das große Beethoven-Jahr. Ja. Und da war in Deutschland viel los. Ich komme aus Bonn, aus der Geburtsstadt von Beethoven. Mhm. Und da waren überall kleine Beethoven in den Straßen. Die hat man als... Ich hab gesehen in Bonn. Ja. Super Stadt. Und das Beethoven-Haus ist jetzt auch voll mit Bildern. Das war vorher immer sehr leer. Und jetzt ist es also ganz ein Riesenmuseum, wirklich ein Hausmuseum mit Beethovens Leben. Und das ist interessant. Aber Fidelio ist eben in Amerika, ich weiß nicht, wird es oft gegeben? Nicht so oft. Manchmal ist es eine große Opernhaus, wie Metropolitan Opera, Chicago Lyric, Santa Fe. Mhm. Aber hier in St. Pete, das ist super. Mhm. Das Maestro Sforzini und Karl Hesser macht diese Inszenierung in März. Fidelio in der Palladium, das ist ein total... Das ist ein bisschen ein Experiment auch, oder? Ja, ich glaube. Das ist also etwas Neues. Aber Sie haben auch, die St. Pete Oper hat auch Semele gegeben. Und Semele ist eine frühe Oper, und da ist man auch erstaunt, weil das eben auch noch diese Rollen der Countertenöre ist. Das ist etwas, das jetzt mehr und mehr kommt. Ich habe Monteverdi gesehen, ich habe Hochzeit der Popeia, es gibt Midsummer Night's Dream, Britain. Midsummer Nachtstraum. Es gibt also da ist noch viel da, was man ausprobieren kann. Ja. Manchmal Orlowski in Die Fledermaus, in Countertenor. Ist auch ein Countertenor. Manchmal nehmen sie einen Sopran, es ist je nachdem. Mezzo, es kommt. Ja. Aber Fidelio, das ist super. Und dann L'Italiana in Algeri, das ist ganz lustig, diese Rossini-Komödie. Schön. Also, und Sie selber kommen auch nochmal wieder her? Ja, für eine kleine Inszenierung hier im Opera Central, Price Hall. Ja. Wir machen Amal und was ist auf Deutsch? Amal and the Night Visitors. Nachtbesucher. Ich glaube nicht, dass es übersetzt wird. Ich dachte, der Titel wird auf Englisch weitergehalten. Ich glaube, Sie kennen nicht dieses Stück in Deutschland. Ja, ich glaube, ja. Aber hier in USA, es kommt jedes Weihnachten. Es ist wie Nutcracker oder Messiah. Es ist wie eine Tradition. Aber nicht so oft in einer professionellen Open. Es ist für eine kleine Kirche oder Community Theater. Eine Basis, also etwas Typisches für die Jahreszeit. Ja, und ich liebe dieses Stück. Es war mein erster Oper als Opernsänger, wann ich war 15 Jahre alt. Ja. Ich hab gesungen. Und dann, das war mein erstes Stück als Regisseur. Das war fünf Jahre vor. Ja. Ja, ich liebe Amal. Die Musik, es ist wie Puccini. Ja. Sehr lyrisch. Lyrisch, eingängig. Und auch schön. Ja. kann man sich das sicher auch dann wieder auf Spotify abholen. Ja, genau, genau. Ja, aber das ist vielleicht etwas, was Deutsche dann vielleicht kennenlernen sollten. Und das kann man hier in St. Pete machen. Und das natürlich auch für die Weihnachtszeit, wenn man im Norden wohnt, dann freut man sich, wenn man ein bisschen nach Florida kommen oh, kann. Ja. Nach der Hurricane-Saison, die ist im November zu Ende. Mein erstes Mal im Dezember hier in Florida. Ah, schön. Das war, ja, okay, ja. Jedes Spielzeit, ich war hier in September, Oktober. Ja, ja, Giovanni. Ja. Und dann, ja, und jetzt, also Dezember, das ist super für mich. Okay. Ja. Was sind denn Träume? Weil jetzt ist der Traum New York, ist der Traum zum Singen oder zum Regie führen? Gibt es da Dinge, die man unbedingt machen möchte? Oder die eine Herausforderung sind. Das wäre jetzt mal, oder wieder mal nach Deutschland gehen, was ist für jetzt Regie ist mein Lieblings Passion. Passion geworden, für mich, ja. Für jetzt. Vielleicht, das ist Tosca für die letzten drei Wochen. Ich bin sehr inspiriert. Inspiriert. Diese, ja. Tosca. Als Regisseur, Tosca, was sieht man auf der Bühne? Was sieht man? Sitzen Sie im Publikum, wenn die Tosca aufgeführt wird? Und dann sagen Sie, ah, das hättest du noch anders machen müssen? Oder was sagen Sie sich? Ja, ich sage, wann ich bin Regisseur, ich mache diese Sache. Ja, natürlich. Ja. Aber was ist etwas, was man verändern will? Wenn man etwas Regie führt, dann sagt man, ich mache das genauso oder ganz anders wie eine andere Aufführung. Für jedes Oper ist anders. Aber für Tosca, ja. Tosca ist die ganze ist in der steht in dem Stück. Ja, und man kann nicht ein anderes Konzept zu machen mit Tosca. Es ist ein Airtight. Es ist eine Einheit, ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Ja. Also für mich, ich habe da viele Tosca gesehen und der Zeffirelli Inszenierung von der Met 30 Jahre. Das war perfekt. Unübertroffen. Es ist eine Challenge. Das ist eine Herausforderung. Herausforderung. Ich kann nicht die ganze. Man kann es nicht total verändern. Ne? Nein, aber Momente, vielleicht. Es gibt Momente, wo man sagt, da muss jetzt das passieren. Mhm. Und die Sänger haben ja auch schon mal Tosca gemacht und sagen dann, kann ich das? Kommt der Sänger und sagt, kann ich das machen? Ja. Jedes Inszenierung, das ich mache, weil Sängerin singen, sie haben viele Ideen. Erfahrungen und Ideen. Kam jetzt eine gute Idee dieses Mal von einem der Sänger? Ja, Herr Worley, der Tenor, es ist seine zweite Cavaradossi. Er hat in Alaska gesungen, letzte Spielzeit. Ja, Oktober? Ja, und es war seine Idee, wann ihr stirbt, die Hand baumeln zu lassen. Das ja? war, das war seine von Idee. Ihm. Ja. Und ich habe gesagt, das war, ich wünsche, das war meine Idee. Aber er war ja auch auf einer Anhöhe. Natürlich. Ich habe ihn auch schon gegen eine Wand gesehen. Also es muss nicht immer oben in der Mitte sein, sondern manchmal ist er an der Wand und die Gewehre kommen von der anderen Seite. Ja. Und diesmal war es also in einem Rund. Und das ist auch interessant, ein Erschießungskomitee oder eine Erschießungskompanie. Und da waren sehr viele. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Zahl, wie viele Leute bei sowas dabei sind als Soldaten? Wir haben die Kostüme. Ja, die Kostüme, genau. Ja. Aber ich habe mich hinterher gefragt, ist das eine bestimmte Zahl? Es müssen mehr als drei sein. Ich dachte, oh Gott, wenn es nur drei sind. Aber es haben dann noch viel mehr. Ja. Und dann Alexandra Batius, ihre die Finale, Ja, sie geht ab. Wir wollen jetzt, vielleicht hat jemand noch nicht gesehen. Vielleicht. Wir wollen das nicht vorwegnehmen. Okay. Aber ihr Ende, ja. Das war spektakulär, war wunderbar. Großes Spektakel. Ja, ja. Hat sie sehr gut gemacht. Wir hoffen immer, dass eine Matratze irgendwo ist. Ich habe diese Fall gemacht, erste und zweite Mal. Okay. Um zu sehen, dass es klappt. Ja. Ja, das ist schön. Ja. Sie leben noch. Ja. Ja, aber das, wir müssen beim Palladium sagen, dass was interessant ist, es gibt keinen Orchestergraben. Ja. Und das heißt, wenn da Zinnen sind von dieser Burg, diesem Kastell, da war das Orchester dahinter. Und natürlich wir die Oper kennen, haben gesagt, wo wird sie denn wohl abgehen? Das war da haben wir ein bisschen Sorge gehabt, aber das war alles sehr gut und sie sind sich nicht in die Quere gekommen. Nein. Es gäbe es jetzt vielleicht ein Cello weniger. Das sind so Sachen, wo man sagt, die Logistik auf der Bühne, auf gerade dieser Bühne, wo man Orchester unterbringen muss. Und die Akustik war gut, obwohl es eine Wand zwischen Orchester gab und den Sängern. Das ist auch nie, das muss man ausprobieren, nicht? Wir muss probieren, jedes Inszenierung für die Orchester und Sängen, Balance. Ein guter Ausgleich zwischen Stimmen und Dingen. Ja. Und Maestro Sforzini, er kennt diese Theater so gut, wie seine Westentasche, sagt man im Deutschen. Ja. Ist es ein Unterschied zwischen einer großen Halle und einer kleinen, wenn man Regie führt? Wie haben Sie woanders schon Regie geführt und müssen die dann einen Kilometer nach hinten laufen? Das ist sicher auch etwas, was man einplanen muss, oder? Ja, eine große Bühne, ist ein großes Unterschied zwischen einer großen Bühne und dieser kleinen Bühne auf dem Palladium. Mhm. Aber diese Grandstück Tosca, es funktioniert, ja. Ja, ich war ein bisschen... wusste nicht so, ob das klappen würde. Aber ich glaube, das Bühnenbild, das waren einfach ganz klassische Säulen oder Pilaster und drei oder vier mit Zinnen dahinter, wo das Orchester dahinter war. Das hat ganz gut ausgesehen. Also das war ein gutes Bühnenbild. Danke, ich glaube auch. Und Mike Rowland, unser Set Designer. Designer im Deutschen gibt es. Also, das ist so, super. Bühnenbild. Ne? Bühnenbild, ja. Okay. Ja. Das war alles ausgeglichen. Das war alles, das passte alles. Und das ist für Sie auch wunderbar. Ja. Und mit Amal, das wird noch ein kleinerer Raum, oder? Das ist der Proberaum eigentlich. Ja, ja, aber, ja. Aber gestern, wir waren hier zu, und wir haben das... Ein Empfang, ja. Ja, am Anfang. Und wir haben unser Set... einfach hierher transportiert und das... Ja. Ja, und das ist natürlich auch viel Arbeit, nehme ich an. Ja, aber ich glaube, es ist 5 oder 6 Wochen zwischen dieser Tosca heute Abend und dann, wann wir machen die Amal-Proben. Das ist der 1. Dezember, ich glaube, ja. Dezember-Stück. Ja, schön. Ja. Na, ich hoffe, dass wir uns dann auch wiedersehen und vor allem, dass Sie zwischendurch wieder Ihre Gesangsrolle noch irgendwo dazwischen haben. Kommt jetzt noch mal Gesang? Ja, ich singe eine Rolle in Verdi, Maskenball. Ja. Maskenball, das ist November, 11. November und ich glaube, das ist die erste Vorstellung. Wo wird das sein? Strathmore Center in Bethesda, Maryland. Maryland. Ja, Maryland Lyric Opera. Und dann ich singe Janacek Mass Galactic Mass von Janacek. Das ist Columbus Symphony Orchestra in Ohio. Und das war mein Heimatland. Also da kommen Sie her, Ihre Heimatstadt. Heimatstadt. Interessant. Es war sehr, sehr schön, mit Ihnen zu sprechen, Adam, wie danke. Immer. Und schön, dass Ihr Deutsch noch so wunderbar ist. Sie sagen, Sie gehen immer mal wieder nach Deutschland. Ja, besuchen, haben Sie Freunde dort, besuchen Sie die in Deutschland. Und auch post-Covid wieder, waren Sie schon? Ich letztes Mal in Deutschland war 2019, also ich muss... muss nochmal wieder. Also, ja, es ist Zeit jetzt. vielleicht erwartet Berlin und Freunde Sie und das wäre natürlich sehr schön. Ja. Ja, also wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und toi, toi, toi für heute Abend, weil heute Abend noch die letzte Opernausführung von den drei großen Opern, Aufführungen von Tosca. Mhm. Okay? Dankeschön. Tschüss. Dank. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Adam, der sich zwischen Proben noch mit mir traf und sich sehr freute, wieder einmal Deutsch zu sprechen. Wir wünschen ihm weiter viel Erfolg und dass er bald wieder zu uns nach Florida, um Opernfreunde mit seiner schönen Stimme und seiner Bühnenregie zu erfreuen, besucht. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken, am Mikrofon Susanne Nielsen, der Technik natürlich wie immer Bill Davidson, unser Produzent, und Ihnen wünschen wir eine schöne, schöne Zeit, bis wir uns nächsten Sonntag mit einer neuen Sendung wiederhören. Und bleiben Sie schön gesund, seien Sie nett zueinander und tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088 or email us at myoneonone@yahoo.com.